Erster verurteilt andere nicht. Dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Zweiter, denn so, wie ihr andere richtet, wird Gott euch richten. Und so, wie ihr messt, wird Gott euch messen. Dritter, warum siehst du den kleinen Splitter im Auge deines Bruders? Aber du siehst den großen Balken in deinem eigenen Auge nicht. Vierter, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, ich will den Splitter aus deinem Auge nehmen? Du hast doch selbst einen Balken in deinem Auge. Fünfter, du Heuchler. Nimm zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders nehmen. Sechster, gib das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sonst treten sie die Perlen kaputt. Und sie drehen sich um und greifen euch an. Siebter, bittet, und Gott wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird euch geöffnet. Achter, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Neunter, welcher Vater gibt seinem Sohn einen Stein, wenn der Sohn um Brot bittet? Zehnter, oder welcher Vater gibt seinem Sohn eine Schlange, wenn der Sohn um einen Fisch bittet? Elfter, ihr seid nicht gut, aber ihr wisst, wie man seinen Kindern gute Dinge gibt. Euer Vater im Himmel ist viel besser. Er wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Zwölfter, behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Das ist wichtig. Es steht im Gesetz und bei den Propheten. Dreizehnter, geht durch das enge Tor. Das breite Tor und der weite Weg führen zum Unglück. Viele Menschen gehen diesen Weg. Vierzehnter, aber das enge Tor und der schmale Weg führen zum Leben. Nur wenige Menschen finden diesen Weg. Fünfzehnter, passt auf vor falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie Schafe. Aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe. Sechzehnter, ihr werdet sie an ihren Taten erkennen. Pflückt man Trauben von Dornen? Oder Feigen von Disteln? Siebzehnter, ein guter Baum bringt immer gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Achtzehnter, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Neunzehnter, jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird gefällt. Man wirft ihn ins Feuer. Zwanzigster, darum werdet ihr sie an ihren Taten erkennen. Einundzwanzigster, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in Gottes Reich kommen. Nur wer tut, was mein Vater im Himmel will, wird hineinkommen. 22. An diesem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen gesprochen. Wir haben in deinem Namen böse Geister vertrieben. Wir haben in deinem Namen viele Wunder getan. 23. Dann werde ich ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Geht weg von mir, ihr, die ihr Böses tut. 24. Wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf einen Felsen. 25. Es regnete stark. Das Wasser stieg hoch. Der Wind blies gegen das Haus. Aber das Haus fiel nicht um. Es stand fest auf dem Felsen. 26. Wer meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf Sand. 27. Es regnete stark. Das Wasser stieg hoch. Der Wind blies gegen das Haus. Das Haus fiel um. Es wurde ganz zerstört. 28. Als Jesus diese Worte beendet hatte, waren die Menschen erstaunt über seine Lehre. 29. Denn er lehrte mit großer Kraft. Er lehrte nicht wie ihre Schriftgelehrten.